Erster nach dem Sabbat, sehr früh am ersten Tag der Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab anzusehen. Zweiter, plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, rollte den Stein vom Grab weg und setzte sich darauf. Drittes, sein Aussehen war wie ein Blitz und seine Kleidung war weiß wie Schnee. Vierter, die Wächter bekamen große Angst vor ihm und fielen wie tot zu Boden. Fünfter, der Engel sagte zu den Frauen, habt keine Angst. Ich weiß, dass ihr Jesus sucht, der gekreuzigt wurde. Sechster, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, so wie er es gesagt hat. Kommt und seht den Ort, wo er gelegen hat. Siebter, geht schnell und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, und dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Achter, sie verließen das Grab schnell, denn sie hatten Angst, aber auch große Freude, und rannten, um es seinen Jüngern zu erzählen. Neunter, und plötzlich kam Jesus ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Zehnter, dann sagte Jesus zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, damit sie mich dort sehen können. Elfter, während die Frauen gingen, kamen einige Wächter in die Stadt und erzählten den Hohenpriestern alles, was passiert war. Zwölfter, die Hohenpriester trafen sich mit den Ältesten, berieten sich und gaben den Soldaten viel Geld. Dreizehnter, sie sagten, ihr müsst erzählen, dass seine Jünger nachts kamen und ihn gestohlen haben, während ihr geschlafen habt. Vierzehnter, und wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir ihn beruhigen und dafür sorgen, dass ihr keine Schwierigkeiten bekommt. Fünfzehnter, die Soldaten nahmen das Geld und taten, was ihnen gesagt wurde. Diese Geschichte verbreitete sich unter den Juden und wird bis heute erzählt. Sechzehnter, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Siebzehnter, als sie Jesus sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, aber einige zweifelten noch. Achtzehnter, Jesus kam näher und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben worden. 19. Geht also zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern, indem ihr sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft. 20. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Und seid gewiss, ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Welt.